Dies sind unsere Schlagzeilen. Kinder in Krippe und Kita anmelden. Shantycore sorgt für Begeisterung. Und Nienburger Jungs verteidigen Titel. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. In den Kindertagesstätten in der Stadt Nienburg laufen bereits die Planungen für das Kindergartenjahr 2016-2017. Die Stadtverwaltung Nienburg bittet alle Eltern, die für ihr Kind ab Sommer 2016 einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz benötigen, um eine Anmeldung bis zum 31. Januar. Diese soll direkt in der jeweiligen Kindertagesstätte erfolgen. Der Shantycore Nendorf freut sich über eine positive Bilanz der Weihnachtskonzerte. Der Chor aus dem Südkreis begeisterte die Besucher mit maritimen Weihnachtsliedern. Alle Auftritte waren gut besucht. Die Resonanz war ebenfalls sehr positiv, erzählt Manager Georg Autsch. Wir haben immer volles Haus gehabt. Ja, wir haben in Liebenau gesungen in der Kirche am 4. Dezember und das war schon sehr, sehr gut besucht. Dort waren wir zwar schon das dritte Mal, aber immer wieder, und die Leute waren sowas von begeistert und man hat uns aber tatsächlich hinterher auch, das Feedback kam denn auch wirklich da und hat gesagt, ey, ihr macht das spitze, ne? Ein Autofahrer kam am späten Samstagabend von der Straße ab. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Hannoversche Straße in Richtung Loccum. In Höhe der Bushaltestelle Münchehagen, Abzweig Saurierpark, kam der Fahrer vermutlich aufgrund der Schneeglätte nach rechts von der Straße ab. Damit verursachte er Sachschäden an der Bushaltestelle, einem Zigarettenautomaten sowie einem Jägerzaun. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Das Unfallfahrzeug wurde infolge des Unfalls im Frontbereich beschädigt. Die Polizei Stolzenau hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Bei der diesjährigen Ausgabe des ASC-Fußball-Hallenturniers konnte die Spielerauswahl Nienburger Jungs wie auch schon im vergangenen Jahr den Titel gewinnen. In einem spannenden Finale setzte sich die Truppe um Thailand-Profi Björn Lindemann mit 4:2 gegen Kreisliga-Herbstmeister Münchehagen durch. Guten Start ins neue Jahr, so wünscht man sich das und hat Spaß gemacht. Ich meine, wir haben eigentlich, denke ich mir, ganz gute Jungs dabei, die auch ein bisschen kicken können und darum, da ist es am Anfang immer ein bisschen holprig, aber nachher hat man ja gesehen, dass wir doch ein bisschen kicken können und ja, wie gesagt, war ein schönes Finale und ich hoffe, es wird jedes Jahr besser. Den dritten Platz sicherte sich der ASC Nienburg mit einem 3:1 über den Landesberger SV. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.